Es ist logisch, wenn man sagt, man ist geboren, um zu sterben. Es klingt hart, dass wir nicht ewig leben werden. Der Mensch versucht, Leben zu retten um jede Notwendigkeit. Es ist doch alles endlich, es ist ja doch nichts für die Ewigkeit. Wir wissen nicht, warum wir hier sind, wohin wir gehen. Vielleicht sollen und können wir Menschen es einfach nicht verstehen. Wir sind ein kleiner Teil von einem viel größeren System. Doch das nur meine Theorie, ja, das ist das Problem. Und wir schauen zu den Sternen, sehen in die weite Ferne, aber vergessen manchmal den Augenblick zu sehen, wie wir gehen und leben. Und wir schauen zu den Sternen, sehen in die weite Ferne, aber vergessen manchmal den Augenblick zu sehen, wie wir gehen und leben. Das Leben ist ein Kartenhaus, irgendwann fällt zusammen. Doch bis dann haben sich Narben in dein Kopf gebrannt. Und wir schauen zu den Sternen, sehen in die weite Ferne, aber vergessen manchmal den Augenblick zu sehen, wie wir gehen und leben. Jeder Mensch hat Träume und Ziele, versuch sie zu erreichen. Egal was kommt, egal wie schlecht, lass dich nicht runterreißen. Man will so viel erleben, die ganze Welt entdecken. Vor vielem hat man Angst, doch man braucht sich nicht verstecken. Probier dich aus, veränder dich und versauer nicht. Flieg weit hoch hinaus, doch bleibe auf dem Teppich. Die Welt hat viel zu bieten und du kannst alles sehen. Doch vergess die Zeit nicht, denn jeder muss einmal gehen. Und wir schauen zu den Sternen, sehen in die weite Ferne, aber vergessen manchmal den Augenblick zu sehen, wie wir gehen und leben. Und wir schauen zu den Sternen, sehen in die weite Ferne, aber vergessen manchmal den Augenblick zu sehen, wie wir gehen und leben.